Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer-Offer-Podcast. Dieses Mal im Angebot Poor Things von Yorgos Lanthimos. Ja, und damit endlich zur ersten richtigen Review in 2024. Ein Film, den wir auch schon in der letzten Folge im Jahresrückblick und da am Ende in der Jahresvorschau ja erwähnt haben, Poor Things, von einem Regisseur, den ich ja jetzt schon einige Zeit verfolge und der für mich eine der kreativsten neuen Stimmen ist im Filmbusiness, in der Filmbranche. Yorgos Lanthimos, gebürtig, glaube ich, Grieche, der Name verrät das schon ein bisschen. Genau, und der hat auf jeden Fall die letzten Jahre sehr, sehr interessante und sehr, sehr weirde Sachen gemacht und ja, hat bei mir mittlerweile so dieses Level erreicht, okay, wenn der was Neues macht, gucke ich mir auf jeden Fall mal an, was das ist, und in aller Regel ist es auf jeden Fall was sehr Kreatives, wo ich nie bereue, es gesehen zu haben. Yorgos Lanthimos hat dementsprechend drei Filme schon gemacht, die ich alle drei auf ihre Art und Weise sehr, sehr besonders finde und teilweise sehr, sehr liebe. Da wäre zu einem The Killing of a Sacred Deer, das ist noch von den drei der schwächste, würde ich sagen. Das war damals ein sehr, sehr bizarrer, weirder Film mit Colin Farrell und Nicole Kidman und Barry Keoghan. Ich hoffe immer, dass ich den Namen richtig ausspreche. Ich weiß nicht genau, wie man den Herrn ausspricht. Aber ja, das war ein sehr, sehr stranger Film, über den man auch nicht so viel sagen kann, außer dass er sehr düster und verstörend teilweise ist, aber eben so ein bisschen seine Längen hatte. Aber trotzdem, tolle Performance und sehr kreative Geschichte. Und das war noch so der schwächste von den drei. Und dann hat er aber auch noch The Favourite gemacht. Ein Film, bei dem er zum ersten Mal mit Emma Stone zusammengearbeitet hat. Emma Stone spielt hier jetzt in diesem Film in Poor Things auch die Hauptrolle. Und The Favourite, ja, ging um eine Königin und ja, ihre ja, unreife Art und Weise, wie sie mit ihren Mitmenschen umgeht und wie sie einfach sehr egoistisch ist. Und es ging eben um zwei Damen am Hofe, die beide die Gunst dieser Königin suchen. Das waren Emma Stone und Rachel Weisz, die bezaubernde Rachel Weisz, muss man tatsächlich sagen. Die Königin, gespielt von Olivia Colman, also auch hier schon ein unglaublicher Cast. Und zum Dritten, diese Filme habe ich jetzt natürlich überhaupt nicht in der Reihenfolge genannt, in der sie rausgekommen sind, aber zum Dritten, und das ist mein Favorite bisher von ihm, no pun intended mit dem vorherigen Titel, The Lobster. Dieser Film, der steht auch in meiner Sammlung, ich liebe diesen Film, er ist hochgradig zynisch und macht extrem provokante Aussagen zu unserer Gesellschaft, zu, ja, dem Sinn von Paarbeziehungen und was für einen Sinn das alles überhaupt hat, was wir hier machen. Und ja, alles drei sehr bizarre Filme, die teilweise auch sehr mit der Logik ihrer Welt auch ein bisschen spielen. Also The Killing of a Sacred Deer und The Lobster haben beide ganz klar fantastische Elemente. The Favourite wirkt erstmal wie ein historischer Film, der aber definitiv auch von Sachen ausgeht, die vielleicht jetzt nicht ganz so gängig sind, wenn man jetzt Geschichtsbücher aufschlägt. Aber ja, alles drei exzellente Filme auf ihre Art und Weise. Sehr, sehr weird und sehr, sehr unterschiedlich. Auch ein ganz besonderes Spiel, das seine Schauspieler in seinen Filmen haben. Die sind oft sehr zurückgenommen an manchen Stellen und haben dann plötzlich extreme emotionale Ausbrüche. Und diese Mischung funktioniert bei ihm aber sehr, sehr gut. Und generell ist Yorgos Lanthimos jemand, der ja es versteht, wirklich extrem stark zwischen Genre zu shiften und vor allem zwischen Stimmungen. Also er hat in seinen Filmen teilweise sehr, sehr einfache, humoreske Szenen, also der schreckt auch nicht zurück von davor, dass manchmal die Pointe zu einem lustigen Moment einfach nur ein Furz ist. Das ist für den, das kann der kann das einbauen und kann trotzdem in der nächsten Szene oder sogar im nächsten Moment einen ganz tiefen oder auch einen verstörenden emotionalen Moment kreieren. Und das ist das, warum ich ihn so auf dem Schirm habe, weil es für mich wirklich ein bisschen Hexenwerk ist. Ich verstehe nicht genau, wie er das hinkriegt, wieso das funktioniert. Sicher, gute Drehbücher spielen da auch eine Rolle. Aber die Inszenierung, die er hier immer wieder wählt und wie er es hinbekommt, dass sich das nicht beißt bei ihm. Also, dass er Genre mischt und eben vor allem die Stimmungen je nach Szene komplett anders auslotet und das aber nie ja, unorganisch wirkt oder deplatziert, das ist für mich einfach wirklich völlig faszinierend. Und deswegen bin ich so begeistert, wenn ein neuer Film von ihm rauskommt. Und jetzt haben wir seinen aktuellen, und das ist eben Poor Things. Der Film jetzt zur Aufzeichnung, das ist am 28. Januar, wo ich diese Folge aufnehme. Jetzt sind die Oscar-Nominierungen auch schon raus. Der Film läuft jetzt auch schon eine oder zwei Wochen. Und der Film wurde für 11 Oscars nominiert. Ich selber bin jemand, der nicht unbedingt was auf Oscar-Nominierungen in dem Sinne gibt, dass, wenn etwas nicht nominiert ist, ist es auch nicht gut genug. Nein, das ist einfach Blödsinn. Wie gesagt, das ist einfach ein Kreis an Menschen, den diese Nominierungen macht. Und ist ja seit Jahren immer, oder seit es die Oscars gibt, immer auch bekannt, dass es immer auch die Oscar-Snubs gibt. Also immer Sachen, die die nicht bedacht wurden, die man bedenken hätte sollen. Aber Poor Things, da kann man nicht sagen, dass der nicht genug bedacht wurde. 11 Oscar-Nominierungen, durch die Bank auch alle völlig verdient, meiner Meinung nach. Also das sind auch alles Punkte, die ich jetzt gleich ansprechen werde, wo der Film überall nominiert ist und dass das auch alles sehr, sehr sinnvoll in meinen Augen ist oder bemerkenswert. Aber vielleicht erzählen wir noch mal kurz ein bisschen was natürlich dazu, was für ein Film das überhaupt ist. Also das Ganze heißt Poor Things. Worum geht's? Es geht um Bella Baxter. Das ist die Rolle. Gespielt von Emma Stone. Bella Baxter hat eine sehr tragische, weirde Origin, wie man so schön sagt, Ursprungsgeschichte. An dieser Stelle muss ich auch ganz klar sagen, ich werde diesen Film spoilern, denn das ist nicht möglich, diesen Film in Gänze zu erfassen oder darüber zu sprechen, wenn man sehr viel ausklammert. Also wenn ihr den Film unvoreingenommen sehen wollt, kann ich hier schon mal ganz klar sagen, guckt euch den an. Das ist ein sehr, sehr bizarrer, weirder, absurder Film. Das ist sicher nicht für jeden was, aber ich finde, es ist ein absolutes cineastisches Highlight und man muss den gucken. Also insofern spoilere ich auch schon, dass ich diesen Film wirklich sehr, sehr, sehr gut finde. Und wenn ihr wirklich blind reingehen wollt, dann müsst ihr hier stoppen und kommt vielleicht hoffentlich wieder, wenn ihr den Film geguckt habt. Aber deswegen gehe ich jetzt mal grundsätzlich auf die Prämisse ein und danach, je länger diese Review dauert, desto mehr werde ich natürlich auf die Details eingehen in der Handlung, weil es ja für mich erstmal schwer greifbar war, worauf der Film hinaus will, was so die Message des Films ist. Die ist auf der einen Seite sehr offensichtlich und auf der anderen Seite gibt es aber auch Dinge im Film, die dem ein bisschen widersprochen haben. Und deswegen war es für mich interessant und auch gar nicht so leicht, zu greifen, was ich dazu zu sagen habe und ob das Sinn macht, was ich sage, weiß ich immer noch nicht. Das ist ja immer das Schöne bei Kunst, dass da jeder was anderes rauszieht. Aber jetzt nochmal zurück zur grundsätzlichen Story. Ich springe schon wieder hin und her. Generell, worum geht's? Bella Baxter, unsere Hauptfigur. Und hier ist natürlich der erste kleine Spoiler für die Story, aber das ist halt der Setup. Das ist das Grundsätzliche, was wir am Anfang im Film erzählt bekommen. Bella Baxter, ja, ist eine erwachsene Frau, also ja, wird ja gespielt von Emma Stone und Emma Stone wird hier nicht ge-CGI'd in Jünger oder sonst was, sondern es ist dann einfach Emma Stone. Und das Problem ist, dass Bella Baxter nicht ganz normal groß geworden ist und aufgewachsen ist und jetzt eben eine erwachsene Frau geworden ist, sondern sie ist das Ergebnis eines Experiments. Und zwar hat Willem Dafoe, das ist Dr. Godwin Baxter, ja, sie trägt denselben Nachnamen, denn er ist so ein bisschen die Vaterfigur. Und ja, Dr. Godwin Baxter ist ein Forscher, ein Entrepreneur auf seinem Feld, dass er wirklich unglaubliche, irre Experimente macht. An ihm selbst wurde schon von seinem Vater experimentiert, das sehen wir auch in seinem Gesicht und in seiner ganzen Physik und in allem, was er in diesem Film macht. Er erwähnt auch immer wieder, was für Experimente an ihm durchgeführt wurden. Und deswegen denkt er sich, ach, der menschliche Körper und diese ganzen Grenzen von Moral und Ethik, das ist alles verhandelbar. Und dementsprechend passiert es eines Tages, dass eine Frau sich von einer Brücke stürzt und stirbt. So beginnt auch dieser Film. Wir sehen Emma Stone in dem Fall, die sich von einer Brücke stürzt und stirbt. Aber es ist nicht die Figur, die wir den Rest des Films begleiten werden, denn Bella Baxter ist nicht der ursprüngliche Name dieser Person, Emma Stones ursprüngliche Figur. Also die sie ursprünglich spielt, bringt sich eben um, ist aber hochschwanger. Und diese Leiche wird, nachdem sie von der Brücke stürzt und in den Fluss fällt, wird sie irgendwo angespült. Und der verrückte Wissenschaftler, wie man so schön sagt, Willem Dafoe, macht dann ein abartiges Experiment, das muss man ganz klar sagen. Und zwar nimmt er das Baby aus dem Leib der Mutter, die Mutter scheint tot, und er entnimmt das Gehirn des Kindes und setzt es der Mutter wieder ein. Das heißt, der Säugling ist tot, also der Säugling selbst, er ist nicht tot, also das Gehirn des Säuglings lebt ja weiter, aber also der Körper des Säuglings wird begraben oder was auch immer. Und die Frau, die sich umgebracht hat, gibt es auch nicht mehr, denn ihr Gehirn wurde entfernt, sondern es ist jetzt hier eine Frankenstein-Kombination, das Gehirn eines Babys im Körper einer erwachsenen, ausgewachsenen Frau. Und das ist unser grundsätzliches Setup für diesen ganzen Film. Und für alles, was in diesem Film passieren wird, denn natürlich ist das in allererster Linie erstmal absurd und bizarr und auch lustig irgendwo, weil ja, Emma Stone das auch genial spielt. Wir sehen sie schon in den ersten Szenen des Films, sehen wir, wie sie läuft. Sie läuft natürlich auch unsicher, denn ihr Gehirn muss ja erst lernen, mit Gleichgewicht und sowas umzugehen. Also das ist ja nicht ihr Körper, das heißt, sie läuft, wie ein kleines Kind laufen würde, das die ersten Schritte macht und kann auch erstmal nicht reden und hat Wutausbrüche und ist irrational, so wie es halt kleine Kinder sind, die noch nicht voll entwickelt sind und deswegen sich noch nicht angemessen verhalten können, sage ich mal. Aber das Bizarre ist ja immer, dass wir eine erwachsene Frau vor uns haben, die all das tut. Und ja, das ist das grundsätzliche Setup dieses Films. Und wie gesagt, wenn man da schon sagt, oh, das ist mir aber irgendwie zu abgedreht, dann wird auch der Rest des Films nicht besser für euch. Das kann ich ganz klar sagen. Es ist ein sehr, sehr stranger und bizarrer Film in der Hinsicht. Denn wir sehen jetzt letzten Endes eine Coming-of-Age-Story ein Stück weit. Und Emma Stones Figur, ja, entdeckt jetzt das Leben. Nur, dass sie halt kein Kind ist, dem wir dabei zuschauen. Also äußerlich nicht. Sondern halt Emma Stone, eine erwachsene Frau. Und das ist extrem sonderbar und auch witzig. So die wichtigsten Figuren in diesem Film sind natürlich sie selbst. Der Wissenschaftler Willem Dafoe spielt eben Dr. Godwin Baxter. Witzig ist auch immer, dass sie ihn God nennt, weil er halt Godwin mit Vornamen heißt. Aber für sie ist es halt dadurch, dass sie nur in diesem Haus groß wird und dort immer wieder auch an ihr, ja, sie studiert wird und untersucht wird. Für sie ist die echte Welt noch gar nicht greifbar. Und ja, es wirkt immer so, als wenn er, dieser Arzt, dieser Wissenschaftler, halt für sie wirklich Gott ist. Also, ja, der Erschaffer ihres Lebens und vielleicht auch der klügste und mächtigste Mensch in ihrer Wahrnehmung am Anfang. Und dann nimmt aber dieser Arzt ganz schnell einen seiner Studenten mit ins Haus. Und das ist Max McCandles, ist die Figur, gespielt von Rami Youssef. Rami Youssef habe ich persönlich noch nicht wirklich in anderen Sachen gesehen. Aber er hat eine Serie, die auch nach ihm selbst benannt ist. Rami heißt die, oder Rami. Je nachdem, wie man den Namen ausspricht. Und die soll sehr, sehr gut sein. Die habe ich auf meiner Watchlist, aber habe ich noch nicht gesehen. Jedenfalls spielt Rami Youssef einen Studenten von Willem Dafoe, der damit beauftragt wird, hey, bitte sei jetzt bei mir einfach im Haus mit dabei, wo Bella rumläuft, und studiere sie einfach. Schreib einfach auf, was sie macht, rede mit ihr, interagiere mit ihr. Ja, im Grunde mach einfach eine teilhabende Forschung, so. Ja, studier sie einfach, guck einfach, wie sie sich entwickelt, funktioniert das alles überhaupt, was für Besonderheiten gibt es, wenn man ja, das Kind eines Säuglings in den Körper einer erwachsenen Frau steckt. Und das ist so das Setup für diese drei Figuren. Und ja, das geht auch alles eine Zeit lang gut, bis aber dann Bella Baxter ja so entdeckt, hey, irgendwie gibt es noch mehr im Leben. Und das entdeckt sie vor allem durch einen gewissen Mann, der auch dieses Haus betritt. Und ich glaube, ursprünglich ist es der Anwalt, glaube ich, von Willem Dafoe, von dem Forscher, von dem Arzt. Denn der will alles regeln, dass tatsächlich der Student Max McCandles Bella heiraten kann. Da schon so die erste bizarre Sache, weil wir nie im Film wirklich erfahren, wie alt Bella jetzt denn tatsächlich wäre, so rein vom Entwicklungsgrad her. Also sie ist definitiv noch sehr unreif und kindlich, wenn Max schon überlegt, sie zu heiraten, was definitiv ziemlich abgefuckt ist. Und dann holt der Forscher aber einen Anwalt mit ins Haus, so, ja, von wegen, ja, lass das mal alles regeln, auch mit unter welchen Bedingungen er sie heiraten darf. Also er darf sie nur heiraten, wenn er mit ihr hier in diesem Haus wohnt, wenn ich dann sterbe und so. Und dieser Anwalt, den er sich da eben ins Haus holt, ist Mark Ruffalo. Den meisten wahrscheinlich heute popkulturell bekannt als der Hulk, Bruce Banner in den Marvel-Filmen. Aber Mark Ruffalo macht so viel mehr natürlich. Zuletzt, glaube ich, einer seiner großen bekannten Filme, die aber eben ein bisschen dreidimensionaler waren als die Marvel-Filme, sage ich jetzt mal ganz frech, war natürlich Spotlight vor einigen Jahren, wo es um den Missbrauch der katholischen Kirche ging an Kindern. Da hat er einen des Reporter-Teams gespielt, ein Mitglied des Teams. Und an sich ist Mark Ruffalo auch ein großartiger und sehr sensibler und feinfühliger Schauspieler. Also ich mag ihn wirklich sehr, sehr gern, weil er wirklich, wirklich ja, so eine Wärme ausstrahlt und auch wirklich Figuren sowas Glaubhaftes und Bodenständiges gibt. Also seine Figuren wirken nicht so wie, wie von Hollywood-Stars gespielt, sondern sie haben wirklich was Echtes. Deswegen sehe ich ihn sehr, sehr gern. Und trotz des Lobes, das ich jetzt gerade für seine echte und bodenständige Performance habe, genau das macht er hier auf gar keinen Fall. Und das ist aber eigentlich auch das Erfrischende, dass Mark Ruffalo hier wirklich mal was spielt, das komplett gegen seinen Typus geht. Er spielt keinen nahbaren Menschen und auch keinen positiven Menschen, denn er spielt Duncan Wedderburn. Und diesen Namen muss man auch so betonen, denn dieser Name wird auch immer wieder von Bella so betont, Duncan Wedderburn. Er ist eben dieser Anwalt und er kommt recht schnell auf die Idee, ach, so diese junge Frau, die da verheiratet werden soll, ich gucke mir die mal selber an. Ach, ich finde die ja ganz, ganz attraktiv. Und er macht relativ schnell unmissverständlich klar, dass er eigentlich Lust hätte, mit ihr auf Reisen zu gehen und sich mit ihr zu vergnügen. Und wie gesagt, wir wissen zu dem Zeitpunkt nach wie vor nicht, aber wir können annehmen, dass Bella jetzt sicher noch keine 19, 20 Jahre alt ist, wo man das vielleicht irgendwo logisch verstehen kann. Also sie entdeckt kurz vor dieser Reise, sie wird dann mit dem Anwalt verreisen und kurz davor entdeckt sie so ihre Sexualität, aber halt auf so eine unschuldige Art und Weise, so halt wie, ja, wie es halt ein Teenager machen würde, eine Teenagerin. Also sie, ja, buchstäblich experimentiert sie mit Früchten am Küchentisch und merkt, ach guck mal, ich kann mir hier selber Freude bereiten, also weil sie hat keinerlei Aufklärung scheinbar erfahren. Aber ja, also sie entdeckt das auf eine ganz unschuldige Art und Weise und halt auf eine spielerische. Und diese Männer in ihrem Leben wollen das auf jeden Fall direkt nutzen. Ach, guck mal, die ist jetzt dann wahrscheinlich geschlechtsreif. Ja, dann lass doch mal Spaß mit der haben. Also der Film hat hier auf definitiv, das meinte ich vorher auch, dass Yorgos Lanthimos das generell in seinen Filmen macht. Und das macht er hier auch. Also er wechselt hier sehr, sehr stark den Ton. Und manchmal innerhalb einer Szene gibt es Dinge, die sehr, sehr unangenehm sind oder verstörend. Und gleichzeitig, ja, wechselt aber dann in der nächsten Szene wieder zu einem lustigen Moment. Also das ist eine sehr weirde Achterbahnfahrt, aber ich finde, sie funktioniert halt sehr, sehr, sehr, sehr gut. Und das ist nicht zuletzt natürlich auch den Schauspielern geschadet, die ja, das einfach super spielen. Also Emma Stone braucht man gar nicht reden, wie gut die diese Rolle spielt, weil das ist natürlich eine Rolle, die ist auch natürlich auch ein Geschenk, glaube ich, für einen Schauspieler oder eine Schauspielerin. Also zu sagen, hey, du spielst jetzt ein Kind im Körper einer erwachsenen Frau. Also ich glaube, da hätte jeder Bock drauf. Das ist schon eine abgefahrene Rolle. Sowas kriegst du eigentlich nicht zu spielen. Also ich glaube, am ehesten könnte man das noch sagen, dass man vielleicht, wenn man geistig eingeschränkte Menschen spielt, dass man vielleicht noch am ehesten in diese Richtung geht, wenn man jemanden spielt, der vielleicht auf dem Stand von einem 10-Jährigen stehen geblieben ist, aber dann weiter gewachsen ist oder so. Aber im Normalfall hast du ja sowas nicht. Also so eine Art von Rolle, das ist natürlich ein Geschenk, aber Emma Stone macht halt auch richtig viel daraus. Und auch Willem Dafoe als dieser eher geerdete, in Anführungszeichen bodenständige Wissenschaftler, der so ein bisschen so die Ernsthaftigkeit in der Geschichte behält, und auch Rami Youssef, der Student, die beide auch ihre, auch problematische Figuren sind, aber halt beide so ein bisschen die Straight Man spielen, also so die bodenständigeren Figuren. Und dem gegenüber steht eben Emma Stone, aber auch Mark Ruffalo, der halt einen Dandy spielt, einen Lebemann, der halt einfach Bock hat, sich zu vergnügen, und ja, definitiv so das Paradebeispiel für den älteren Mann, der sich mit einer jungen Frau vergnügt und die definitiv ausnutzt. Und ja, Missbrauch ist vielleicht ein starkes Wort, das lässt der Film ein bisschen offen, vor allem, weil Emma Stone das alles, also Bellas Figur, macht das alles freiwillig, also sie möchte verreisen, sie findet diese Idee des Reisens toll, und er macht auch von Anfang an, muss man fairerweise sagen, keinen Hehl daraus, dass er sich mit ihr sexuell vergnügen möchte. Also bei ihrem ersten Aufeinandertreffen kennt er keine Grenzen und greift ihr direkt zwischen die Beine, also es ist von Anfang an sehr klar, worauf er aus ist, aber sie findet das halt spannend in dem Moment, weil für sie halt ihre Sexualität noch gar nicht stattfindet. Der Arzt und der Student das so gar nicht mit ihr thematisieren, und dann denkt sich, gut, der geht da irgendwie drauf ein, auf meine Neugier, dann gucke ich mir das mal an. Und ja, so begibt es sich dann, dass Bella mit Duncan Wedderburn aus London abreist und diese beiden eine Odyssee haben. Und das ist so der eigentliche größere Teil des Films dann, diese Reise, die diese beiden haben und diese verschiedenen Stationen, die diese beiden erleben. Und hier kommen dann auch all diese anderen vorher erwähnten Oscar-Nominierungen mit ins Spiel. Denn natürlich sind die Schauspieler nominiert, also Mark Ruffalo ist nominiert, auch Emma Stone ist nominiert. Aber natürlich kommt jetzt auch der Rest des Films mit rein, der natürlich am Anfang teilweise auch schon erkenntlich ist. Denn wir haben eine unfassbare Ausstattung, sowohl Hair und Make-up als auch Kostüm. Die ganze Ausstattung des Films, die Sets, die sie gebaut haben, alles ist wirklich auf die 12 gedreht und total kreativ und absurd. Und dementsprechend macht der Film auch von Anfang an sehr, sehr klar, dass er nicht in unserer Realität spielt. Also es sind schon echte Orte. Also es wird schon gesagt, dass sie in London sind und die Reise soll als erstes nach Lissabon in Portugal gehen. Aber wenn wir diese Orte auch sehen, wir sehen sehr klar, okay, das ist nicht das Lissabon unserer Zeit. Und es ist auch nicht das Lissabon einer vergangenen Zeit. Also es ist, ja, am ehesten kann ich es vergleichen mit Terry Gilliam oder auch mit Tim Burton in seinen frühen Phasen, wo er wirklich sehr kreative, weirde Parallelwelten geschaffen hat. Also auch wenn man sowas wie Edward mit den Scherenhänden denkt. Also so Welten, wo man sagt, ja, irgendwie ist das schon unsere Welt, aber irgendwie ist alles so ein bisschen weird. Und ein bisschen farbenfroher, ein bisschen überdrehter. Und ja, Tim Burton hat natürlich dann irgendwann nicht mehr weitergemacht in diese kreative Richtung. Aber Yorgos Lanthimos setzt da an, wo Tim Burton aufgehört hat, und macht viel, viel mehr noch. Und so sieht dieser ganze Film aus. Also wie gesagt, sowohl Kostüme als auch die Ausstattung und auch die Kamera. Er hat hier wieder Robbie Ryan. Robbie Ryan ist schon der Kameramann bei The Favourite gewesen, bei Yorgos Lanthimos, ich glaube, letzten Film. Und er hat, was er hier wieder ganz stark auch nutzt, ist diese weirden Objektive. Also er hat hier ganz viele Fisheye-Lenses. Also der Film sieht oft sehr, sehr, das ganze Bild ist sehr, sehr verformt oft an den Rändern. Und er spielt hier auch mit völlig verschiedenen Filtern und auch, ja, also generell, der Film sieht sehr, sehr strange aus, was natürlich dem Look und auch der Erzählung, ja, die Klinke in die Hand gibt. Also das passt halt gut zusammen, dass wir generell hier eine bizarre Geschichte haben in einer bizarr aussehenden Welt Und dementsprechend macht das auch Sinn, dass diese Bilder oft sehr, sehr, ja, fast schon verstrahlt wirken. Das ist ein komischer Begriff dafür. Aber mir ist es vor allem am Anfang aufgefallen. Und ich habe dann überlegt, ob die Idee war, hier auch von der Kamera zu sagen, am Anfang, wenn Bella noch sehr, ja, unreif ist und, ja, so ein bisschen, also als Kind nimmt man ja auch alles anders wahr. Also ich glaube, das kennt jeder, dass wenn er einen Ort als Kind gesehen hat, diesen Ort als viel größer wahrgenommen hat, als später als Erwachsener, weil man halt selber wirklich buchstäblich wächst, größer wird physisch und plötzlich natürlich die Dimensionen und alles ganz anders wirkt. Und deswegen kam es mir so vor, dass es gerade am Anfang natürlich ganz viel ausmacht, dass er diese Fisheye-Lenses oft hat, weil wenn das so ein bisschen subjektiv zeigen soll, wie Bella die Welt sieht, dann sieht sie halt alles noch sehr verformt und es ist alles, ja, es macht noch alles keinen Sinn für sie und das, ja, es sind alles viele fremdartige Dinge, die sie gar nicht, sie weiß gar nicht, was diese Dinge sind, aber sie existieren halt um sie herum. Und dementsprechend passt der Stil von Robbie Ryan hier sehr, sehr gut, den er eben auch schon bei The Favourite angewandt hat. Da war auch schon viel Distortion und verformte Bilder. Da war es viel fremdartiger, weil es halt ja Period Piece war, also ein Drama, also in weitesten Sinne ja im Historiendrama. Und in dem Setting war das noch ungewöhnlicher, würde ich sogar sagen. Das hier spielt zwar auch irgendwie vor unserer Zeit, also irgendwie haben wir hier noch kein Internet oder solche Geschichten. Es mutet schon an, dass das hier irgendwie 18. Jahrhundert vielleicht ist oder sowas in die Richtung. Aber sicher wissen tun wir es, glaube ich, nicht. Also wenn ich mich nicht jetzt komplett vertue, glaube ich, wird auch nie gesagt, in welchem Jahr das Ganze spielt. Aber die Art, wie die Leute gekleidet sind, auch wenn es manchmal sehr kreative, weirde Sachen sind, generell lässt es schon vermuten, dass das hier eher irgendwie 18. 19. Jahrhundert vielleicht ist. Genau, aber Robbie Ryan hat nicht nur diesen Stil, das muss ich an der Stelle auch mal kurz sagen. Also ich habe mich dann in Bezug auf Recherche dieses Films, habe ich mich dann erst wieder entsinnt, dass er auch schon Kameramann bei Slow West war. Ein kleiner, ruhiger Western damals mit Michael Fassbender, den ich eigentlich rein von der Story nicht mehr so stark in Erinnerung hatte. Aber ich hatte ihn vor allem in Erinnerung, was die Optik angeht, weil er sehr, sehr schön aussah und es waren tolle Bilder. Und das war auch schon Robbie Ryan. Und genauso hatte er aber neben Slow West oder The Favourite, also hier zwei Filme, die ja jetzt eher rein, was das Genre angeht, ah, okay, das spielt nicht in der Neuzeit, also vielleicht ist er dafür ja eher geeignet. Nee, er hat auch Marriage Story gemacht, dieses sehr kleine, intime, persönliche Familiendrama mit Scarlett Johansson und Adam Driver damals, vor ein paar Jahren auf Netflix. Und das ist ja ein Film, der eine ganz andere Optik wieder hat. Also ein sehr kreativer Kameramann, der hier wirklich zeigt, warum er hier ebenfalls auch zu Recht für den Oscar nominiert ist. Und da hört die Liste des Lobes auch noch nicht auf, was jetzt mal rein das Technische und das, die Crew angeht. Denn ja, der Film sieht toll aus, der Film ist toll ausgestattet, die Kostüme sind toll, die Haare sind toll, die Schauspieler sind toll. Und die Musik ist auch noch toll. Die Musik ist von Jerskine Fendrix, ein Name, den ich noch nie gehört hatte. Und dachte mir, okay, ich kenne jetzt auch nicht jeden in diesem Business, ich google da auch oft Leute. Okay, was hat denn der sonst noch gemacht? Vielleicht hat er ja noch was gemacht, was ich gut finde, weil ich fand den Score wirklich sehr, sehr schön. Und auch sehr, er war teilweise sehr epochal, dann war er wieder sehr zurückgenommen und wirklich auch sehr verspielt. Also es war nie, man hatte nie das Gefühl, dass man die gleiche Note zweimal hört oder so. Und dann wollte ich wissen, was hat denn Jerskine Fendrix noch so gemacht? Und die Antwort ist, das ist sein erster Score. Das ist sein, laut IMDb, sein erster offizieller Soundtrack zu einem Film. Und er ist auch gleich für den Oscar nominiert. Völlig zu Recht, meiner Meinung nach. Tolle, tolle Musik in diesem Film. Und ja, beeindruckend, wenn jemand sein, also klar, haben solche Leute dann vorher viel musikalische Erfahrung gesammelt oder so, aber wenn dein erster großer Film Score direkt nominiert wird für den Oscar, also the sky is the limit. Ne? Also bin gespannt, wo es mit dem hingeht, was der noch für Sachen macht, weil das ist natürlich schon sehr beeindruckend. Wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht informiert, vielleicht ist Jerskine Fendrix auch als Musiker schon bekannt. Das gibt es ja manchmal solche Sachen, also ich denke da gerade wieder auch an David Fincher zurück, der mit Atticus Ross und so zusammengearbeitet hat. Das sind ja Leute von Nine Inch Nails gewesen. Wenn man die vorher in dem Bandzusammenhang kannte, ist es vielleicht organischer, dass man denkt, ja klar, jetzt machen die halt mal Filmmusik. Also das kann bei Jerskine Fendrix auch sein, das habe ich nicht recherchiert. Ich habe nur gesehen, okay, erster Score, allererster Soundtrack für einen Film, direkt Oscar-Nominierung, auch aus, da wieder aus meiner Sicht völlig verdient. Und ja, jetzt haben wir so ein bisschen mal das Außenrum gepackt, was hier eigentlich alles so aufs Tableau gebracht wird. Und jetzt ist ja die Frage, funktioniert das eigentlich dann letzten Endes? Weil diese ganze grundsätzliche Story, die klingt ja schon ein bisschen eigenartig, schon ein bisschen weird. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Und jetzt ist die Frage, worauf will das hinaus oder funktioniert diese Handlung auch oder ist das auch irgendwann, ist das so ein Gimmick, was vielleicht ganz witzig ist für 10 Minuten und dann denkt man sich, boah, jetzt finde ich es aber auch anstrengend, dass wir hier irgendwie, dass unsere Hauptfigur eine Person ist, die halt, ja, sich schon ausdrücken kann, aber halt im Grunde ist die halt ein Kind und die lernt die ganze Welt erst kennen und ist das nicht irgendwann auch ausgetreten, dieses Gimmick, macht das Sinn? Und ich finde dieses Gimmick dass es am Anfang ist, funktioniert halt den ganzen Film über sehr, sehr gut, weil das natürlich viel ausmacht mit der Welt, mit der Bella interagiert, denn die Welt nimmt sie halt als erwachsenen Menschen wahr und geht mit ihr halt dementsprechend um. Nur sie selber ist halt am Anfang naiv und irgendwann sehr, sehr rational in dem, wie sie an diese Sachen rangeht, weil sie die, ja, die Regeln halt nicht versteht und sich denkt, ja, warum soll ich das auch verstehen? Das macht für mich ja eigentlich gar keinen Sinn. Ich bin gefühlt emotional jetzt irgendwie 10 Jahre alt oder so. Das ergibt für mich keinen Sinn, was ihr da für komische Regeln und Erwartungshaltungen in eurem Establishment und vor allem auch im Kapitalismus an mich habt. Und damit komme ich dann auch langsam schon zur Botschaft des Films. Denn der Film wurde erstmal, als er rauskam und auch in vielen Reviews, wird er halt einfach als feministisches Machwerk bezeichnet. Das heißt einfach, das ist ja nicht verkehrt und das ist auch in dem Film sehr, sehr offensichtlich. Emma Stones Figur, Bella Baxter, ist eine Frau, die definitiv von Anfang an in diesem Film geht es schon da auch darum, wie sie von Männern behandelt wird und wie sie sich selber sieht und wie sie ihren eigenen Wert einschätzt. Und so haben manche Leute das auch schon suffisant so ein bisschen als, ja, das, was für manche Leute Barbie war, ist Poor Things für Leute, die, ja, wo das Ganze noch ein bisschen erwachsener sein darf und natürlich auch ein bisschen absurder und vielleicht auch noch sowas wie psychische Krankheiten mit einbaut und sowas. Also deswegen wird der Film sehr stark erstmal in Anführungszeichen darauf beschränkt, dass er feministische Botschaften hat. Die sind auf jeden Fall da und die sind auch wahr. Aber ich dachte mir so, da ist doch mehr. Also das kann es noch nicht sein. Das ist mehr. Das ist eben im Vergleich zu Barbie ist das hier komplexer. Da sind so viele Dinge auch drin und auch Szenen und auch Interaktionen und auch Entscheidungen, die unsere Figuren treffen, die nicht rein diesem Konzept sich unterordnen. Diesem, ja, es geht hier um Feminismus, um Unterdrückung oder auch Befreiung einer Frau. Da ist noch mehr und ich würde sagen, es ist sogar noch viel allgemeiner eine Kapitalismuskritik, dieser Film. Und der Film macht das insofern für mich sehr, sehr deutlich und deswegen muss ich jetzt auch immer mehr auf die Handlung eingehen und was eigentlich im Film passiert, um klarzumachen, wie ich darauf komme. Denn ich glaube, dieser Film thematisiert in allererster Linie und am essentiellsten, und das zieht sich auch wirklich wie ein roter Faden für mich durch, verhandelt er Wert, also was für einen Wert hat man selber. Und auch Besitz, also und das ist natürlich das, wo das Feministische mit reinspielt, denn Bella wird von Anfang an erstmal als eine Art Gegenstand fast schon gesehen, als ein, auf jeden Fall nicht als ein vollwertiger Mensch, also im besten Fall noch als ein Tier. Ja, da wird einfach klar gemacht, ja, die ist ja kein vollwertiger Mensch, die ist ja ein Experiment, das ist ja das Gehirn von dem einen Menschen, der noch gar nicht geboren wurde, im Körper dieser Frau, die sich ja umgebracht hat, also auch diese Suizidnote schwingt da irgendwie so ein bisschen mit wie, naja, das eigentliche Leben, was hier mal war, ist ja verwirkt und jetzt hat dieser Dr. Baxter, Willem Dafoe, ein neues Leben kreiert und ja, sieht das so ein bisschen als sein Eigentum vielleicht an oder sieht es vielleicht nicht so komplex an oder sieht zumindest seine moralische Entscheidung auch zu diesem Experiment, glaube ich, nicht so kritisch. Und dann kommt dieser Student mit ins Haus im ersten Kapitel in London und auch der hat eigentlich keine so großen Bedenken und sagt, ach ja, ich finde das super spannend, ja, lass die mal untersuchen, lass mal experimentieren mit der, lass mal gucken, wie die sich verhält. Also eher so, wie man sich das am ehesten noch vorstellt, wie vielleicht mit Labormäusen umgegangen wird. Also hier haben beide Männer, die als erstes in dieser Handlung vorkommen, haben beide keine wirklichen moralischen Skrupel. Und dementsprechend definiert das ja auch, wie sie Bella irgendwo einstufen. Also sie ist halt ein Experiment erstmal. Sicher, die gehen nett mit ihr um, sie behandeln sie nicht schlecht oder so. Aber also so wirklich der Verantwortung bewusst sind sich diese beiden Männer nicht oder sie sehen diese Verantwortung nicht bei sich, bei ihnen gegeben, damit ja, mit Bella, mit der ganzen Geschichte anders umzugehen, sage ich mal. Und dann kommt aber eben dieses zweite Kapitel als Duncan Wedderburn, als Mark Ruffalo, als er in diese Geschichte eintritt und dann eben mit Bella reisen geht. Und dann geht es eben als allererstes nach Portugal, nach Lissabon. Wie gesagt, das Lissabon hier sieht überhaupt nicht aus, wie man es im echten Leben kennt. Also ich war nie dort, aber also hier gibt es lauter so kleine, wie nennen die sich nochmal? Ich vergesse gerade den Namen. Schwebebahn, das war's. Schwebebahn, die hier überall rumfliegen, aber halt individuelle Taxis, also keine Züge, sondern jeder fliegt da einfach mit seinem individuellen Taxi da schwebebahnmäßig durch die Gegend. Also es hat irgendwie so eine bizarre Mischung aus einem Puppenhaus mit das fünfte Element vielleicht oder sowas, aber halt auf Schienen trotzdem. Also generell wie Portugal und Lissabon dargestellt werden, auch wieder sehr, sehr kreativ und macht schon sehr klar, das ist nicht unsere Realität, das ist nicht unsere Welt, es ist irgendwie ja eine verzerrte Version davon. Und in diesem zweiten Kapitel ist erstmal klargestellt, okay, Bella ist hier auch, also vorher ist sie irgendwie Besitz von dem Arzt und diesem Studenten, weil sie ist halt einfach nur ein Gegenstand oder ein Forschungsexperiment von denen. Also sie ist auf jeden Fall keine freie Persönlichkeit, die machen kann, was sie möchte. Und natürlich ist sie irgendwo ein Kind, deswegen ist das ja auch immer so eine Sache, ja, Kinder sind ja auch nicht völlig frei in ihren Entscheidungen, es wird ihnen ja viel vorgegeben. Aber was, wenn man anfängt, ja, jetzt eben mit diesen Kindern zu reisen und ihnen plötzlich zumutet, ja, aber du kannst ja mit allem emotionalen Ballast und mit aller Verantwortung von einem Erwachsenen jetzt schon umgehen, weil du einfach so aussiehst. Also eben, Duncan Wedderburn macht ja keinen Hehl daraus, dass das sexuell an Bella interessiert ist. Und das bringt ja auch einige Komplexität ins Leben auf jeden Fall, wenn man solche Verbindungen eingeht. Und deswegen in diesem Kapitel, im zweiten Kapitel in Portugal, in Lissabon, fängt Bella aber schon an, Dinge zu hinterfragen. Sie verbringt viel Zeit im Hotelzimmer mit Duncan Wedderburn, wo es sehr exzessive Sexszenen gibt. Das möchte ich dazu sagen, falls Leute wirklich sehr zart beseitet sind dann und sagen, oh, ich wollte eigentlich mit meinen Eltern ins Kino gehen. Und wenn ihr das sowas mit euren Eltern nicht gucken könnt, das ist ja euch überlassen, wenn ihr da ein bisschen sensibel seid oder, ja, ich will es nicht werten, aber ja, wenn das für euch ein Problem ist, dann seid euch dem bewusst. Also Sex ist ein sehr großes Thema in diesem Film und vor allem in Lissabon geht es da schon ordentlich zur Sache. Und das ist auch das, woran Duncan Wedderburn interessiert ist. Mehr ist für ihn nicht wichtig und er will auch nicht, dass Bella mehr macht als das. Also er möchte einfach, dass sie da zur Verfügung steht. Also ganz klar stuft er sie hier auch als Besitz irgendwo ein. Sie ist halt einfach nur da als Sexobjekt für ihn und zur Befriedigung. Und ab und zu nimmt er sie abends mit zum Dinner, sitzt da mit ihr an einem Tisch mit anderen Leuten und da soll sie sich dann bitte auch so benehmen, wie er das möchte. Also da nimmt er sie beiseite und sagt ihr ganz klar, du hast jetzt hier nur noch drei Worte zu sagen. Ich weiß nicht mehr, wie die drei Sachen lauten, aber alle so Sachen wie, ah, ich bin entzückt und ach, das ist ja schön und noch irgend so eine hohle Phrase und mehr soll sie bitte auch nicht sagen. Also er hat nicht viel übrig für ihre aufmüpfige oder auch ihre interessierte Art. Sie will halt einfach das Leben jetzt kennenlernen, deswegen ist sie mitgekommen. Und ja, sie haben auf jeden Fall viel Sex, das gefällt ihr aber auch. Das ist für mich nämlich auch interessant, dass der Film sich hier nämlich entscheidet, das nicht als Missbrauch darzustellen. Also Bella hat eindeutig Spaß an der Sache, so wie es dargestellt wird, und ist da auch emanzipiert in der Art, wie sie sich da gibt. Also es ist nicht so ein Submissive-Thing oder sowas, sondern sie ist ganz klar auch eine, die den Ton angibt. Es gibt auch immer wieder Phasen, wo sie sagt, hey, komm, ich habe jetzt wieder Lust. Und er so, boah, ich kann nicht mehr. Also das fand ich von Anfang an interessant, weil es wäre ja leichter gewesen, wenn man jetzt rein auf diesen feministischen Aspekt und auf diesen, ja, Frauen werden ausgenutzt und missbraucht in unserer Gesellschaft, was ja definitiv ein Fakt ist. Das macht dieser Film aber an der Stelle eben nicht, sondern er sagt, nee, das ist hier sexuell sind die irgendwo gleichgestellt, die beiden. Also das ist aus freiem Willen und sie hat da ihren Spaß dran und sie entfaltet sich da auch und ist da dominant auch ein Stück weit. Also das fand ich sehr, sehr spannend. Aber ja, abseits der Bettszenen, sage ich mal, ja, streift sie halt durch Lissabon durch und das gefällt dann Duncan Wedderburn aber irgendwann dann nicht mehr so gut und dann durch einen Trick bringt er sie dann ins nächste Kapitel dieser Geschichte und zwar auf ein Kreuzfahrtschiff. Und da sind sie dann unterwegs und das macht er genau deswegen, weil er das Gefühl hat, sie entgleitet ihm, also er hat nicht mehr die Kontrolle über sie. Und deswegen rede ich da immer von Besitz, weil ja, Gegenstände, Besitztümer, das können wir kontrollieren, das können wir einfach nehmen und bewegen und irgendwo hin tun oder auch nicht. Aber mit Menschen geht das halt nicht so, aber er dankend sieht sie auf jeden Fall irgendwo als, ja, ein Gegenstand im Grunde, der halt zu funktionieren hat. Und das denkt er halt, dass er das besser unter Kontrolle haben wird, wenn sie auf diesem Kreuzfahrtschiff sind, weil das ist ein isolierter Raum, also hier kann sie auch nicht unendlich weit abhauen, so, da muss sie halt bei ihm bleiben oder halt im weitesten Sinne greifbar für ihn bleiben und hier beginnt dann endgültig Bellas rebellische Phase. Hier sagt sie dann endgültig, ich habe auch echt keinen Bock mehr auf diesen Duncan Wedderburn, der langweilt mich auch irgendwo ein Stück weit, der selber ist wieder mit einer anderen Form von Besitz beschäftigt, also er geht viel spielen, viel Glücksspiel da betreiben. Also da schwingt halt auch immer wieder sehr klar mit, dass dieser Film irgendwo kapitalismuskritisch ist, weil er solche Sachen halt nicht positiv darstellt. Und vor allem Duncan Wedderburn zu Beginn zwar so wirkt wie, ah, das ist ein gemachter Mann, wie man so sagt, ja, der hat so Erfolg und sonst was und der tolle Hecht, aber er ist halt einfach eine absolute Witzfigur und das in dem Sinne auch unfassbar toll und auch witzig gespielt von Mark Ruffalo, weil er ist wirklich, also wie oft mich dieser Charakter zum Lachen gebracht hat, weil er zwar auch erwachsen ist, aber man sofort glauben würde, dass in seinem Kopf auch das Gehirn von einem kleinen Kind eingesetzt wurde, weil er ist unfassbar unreif in der Art, wie er mit Zurückweisungen umgeht oder wenn er nicht seinen Willen kriegt. Das ist herrlich, wie überzogen das auch ist, aber gleichzeitig doch irgendwo ein Funken Wahrheit in sich trägt. Und man sich denkt, ja doch, also wenn Leute offen und ehrlich sich verhalten würden, dann gäbe es einen Haufen Männer, die sich so verhalten würden. Auf jeden Fall. oder generell Leute in diesem kapitalistischen System, was auf Ausbeutung und auf ja, ich nutze andere Menschen für mich basiert, da gibt es diese Persönlichkeiten, nur niemand darf es ja so offen zeigen. Das ist das, glaube ich, was den Film so charmant für mich macht, dass es das, ja, tatsächlich das so ungefiltert und so offen gezeigt wird. Also die Leute machen keinen Hehl daraus meistens, wenn sie einfach nur andere für sich nutzen oder ausnutzen wollen. Und ja, das hat irgendwie so eine charmante Ehrlichkeit fast schon, wie dieser Film da irgendwo auch unser System entlarvt. Und das aber auf eine spielerische Art und Weise und nicht so, dass es sich schwer anfühlt und man denkt, ja, das ist jetzt irgendwie auch belehrend oder so. Das halt gar nicht. Aber ja, diese Schiff-Episode, die muss ich auch sagen, hier ist einer der wenigen Kritikpunkte, die ich an dem Film habe. Die Schiff-Episode zieht sich für mich ein bisschen, also die hat nicht ganz so viel Fleisch am Knochen. Was ihre Laufzeit angeht, ist sie aber doch länger. Also da gibt es dann irgendwann so einen Moment, wo ich dachte, ja, jetzt ist die eigentlich auch auserzählt, aber irgendwie hört diese Schiffsequenz nicht auf. Also da würde ich sagen, da hätte man das ein bisschen kürzer raffen können. Dann kommt eine sehr, sehr kurze Episode, denn dann landen sie in Alexandria mit dem Schiff. Und da sieht Bella dann so vielleicht das, ja, da sieht Bella dann einfach, wie es anderen Leuten geht, die auch irgendwo ein Stück weit Besitz von Menschen sind und die tatsächlich nochmal eine andere Position als sie selber haben. Denn das ist ja was ihr die ganze Zeit fehlt, ist der Bezug dazu, ob sie selber privilegiert ist oder nicht. Ich glaube, bis dahin hat sie nicht wirklich das begriffen, dass sie trotz ihrer unfreien Art, so dass sie in dieses Leben geholt wurde aufgrund eines Experiments und dass sie eigentlich an vielen Stellen nicht selbst bestimmen darf, wie sie ihr Leben lebt, trotzdem ist sie natürlich viel privilegierter als manch anderer Mensch in dieser Welt. Und dafür, glaube ich, ist diese kleine Episode in Alexandria auch nur da, dass man das sieht. Denn die ist auch wirklich sehr, sehr kurz. Ich glaube, da dauert, glaube ich, keine 10 Minuten. Und ja, da sieht sie einfach, ist sie selber in so einem Luxushotel und da geht es ihr super gut. Und dann hört sie aber von draußen wehklagen und guckt dann raus auf den Balkon und sieht eben, dass da unten eben Sklaven und verarmte Menschen sind, die halt, ja, tatsächlich Säuglinge begraben, die einfach nacheinander wegsterben. Also da sieht sie so, okay, diese Menschen sind ja auch nicht wirklich frei, aber da geht es halt hin, irgendwie, wenn man wirklich nur das Besitztum von anderen Menschen ist, dann das ist halt pures Elend. Und vielleicht ist das so ein Reminder für sie, so, okay, ich muss mich jetzt auf jeden Fall freimachen, dass ich nicht, ja, so ganz blöd gesagt, irgendwann so enden muss, weil dann keiner mehr Nutzen mit mir hat und dann werde ich in irgendeine Ecke geworfen. Also das ist so, glaube ich, das, was hier mitschwingt, weil Alexandria ansonsten eine sehr kurze Episode ist. Das ist auch nur ein großes und teilweise auch sehr, sehr absurdes CGI-Set, das wir hier haben. Alles andere ist meistens eigentlich immer, ja, sind praktische Sets, gebaute Sets. Und Alexandria ist das Einzige, was so ein bisschen raussticht. Das hat so, ja, das hat so ein bisschen einen weirden Vibe, irgendwie dieser ganze Ort. Aber dann geht's weiter mit dem Schiff. Dann fahren sie wieder weiter. Und ja, dann während Duncan Wedderburn seinem Glücksspiel frönt, liegt er eines Abends, nachdem er groß gewonnen hat, auf seinem Bett im Hotelzimmer, während Bella wieder durch die Gegend streift. Die beiden haben sich auch schon ziemlich entfremdet. Er hat das irgendwie unfreiwillig akzeptiert, dass er sie nicht kontrollieren kann und dass sie jetzt einfach ihren eigenen Willen hat. Und ja, dann liegt er völlig besoffen, fertig auf dem Bett und ringsherum hat er ganz viel Geld, weil er hat alles gesetzt beim Glücksspiel und hat aber groß gewonnen. Und ja, das ist kurz bevor sie ablegen mit dem Schiff und dann denkt sich Bella, nee, ich möchte aber was Gutes tun für diese armen Menschen, die ich da gesehen habe, für diese Sklaven, und nimmt das ganze Geld von ihm und sagt so, ja, ich möchte das denen geben. Und ja, wird natürlich da auch durch ihre Naivität, die sie immer noch ein Stück weit hat, natürlich auch ganz plakativ Opfer des Kapitalismus, denn sie möchte spenden und gerät halt an ein paar Mitarbeiter des Schiffes. Und die sagen, ja, wir geben die Spende für sie ab. Und natürlich ist offensichtlich, dass sie das nicht machen. Also das wird schon sehr klar vermittelt, dass die einfach das jetzt in ihre Leichtgläubigkeit ausnutzen. Was für mich aber eben auch wieder so ein bisschen diese Kritik war am Kapitalismus, weil Bella in dieser kurzen Szene ja einfach die reiche, privilegierte Person auf diesem Kreuzfahrtschiff ist, die sagt, oh, die armen Leute, ich möchte ja was für die tun, und aber eigentlich gar nicht wirklich weiß, wie sie sinnvoll helfen kann und sich damit aber auch nicht wirklich, weil natürlich aus ihrer Sicht heraus, weil sie noch einfach zu unreif ist, sie kann sich mit dem Problem nicht dreidimensional vollumfänglich beschäftigen und denkt, ja gut, ich schmeiß einfach einen Haufen Geld irgendwo an eine Stelle und dann ist es erledigt, das Problem. Und da ist sie, glaube ich, einfach nur Stand-in für eine ganz andere Art von Kritik, die hier mitschwingt. Und das waren alles so Momente, wo ich dachte, ja, das ist für mich ein roter Faden. Weil da geht es in dem Moment nicht mehr wirklich um eine Entfaltung einer Frau, um Feminismus oder sowas, sondern da geht es einfach um, ja, wie ein System so, ja, unfair ist und Leute ungleich behandelt. und nicht jeder sich da wirklich seiner Verantwortung bewusst ist. So, das war da schon irgendwo in Zügen anzunehmen. Ja, jedenfalls kommt natürlich dann, wacht irgendwann Duncan Wedderburn aus seinem Siegestrauma, Siegeskoma auf und merkt, oh, das ganze Geld ist weg. Das merkt dann auch die Schiffscrew und dann heißt es, ja gut, also beim nächsten Stopp sind sie dann aber weg, ne? Wenn, also sie haben ja kein Geld mehr, also alle Privilegien werden sofort weggenommen. Und so stranden dann Duncan Wedderburn und Bella Baxter in Paris. Und auch hier wieder, das ist nicht das Paris unserer Zeit, das ist sehr, sehr abstrakt. Also die Häuser sehen sehr, sehr weird aus. Es ist auch im Winter, also auch hier, ich finde es auch sehr schön, wie dieser Film sehr, sehr unterschiedliche Bilder projiziert, dass alles wirklich sein Alleinstellungsmerkmal hat. Also Alexandria sieht ganz anders aus, als Paris aussieht. Auch Lissabon, also diese Orte sehen wirklich ganz, ganz kreativ und unterschiedlich aus. Und das ja, ist einfach, wie gesagt, wieder dieses Oscar-reife und auch nominierte Set-Design, was da stattgefunden hat, phänomenal. Wirklich, wie gesagt, Tim Burton, wenn sich Tim Burton konsequent weiterentwickelt hätte über die letzten 20 Jahre, dann wäre er vielleicht hier irgendwann angekommen, was Yorgos Lanthimos hier macht. Und da ja nicht diese Vorbereitung hat, also Yorgos Lanthimos letzte Filme waren nicht in diese Richtung. Also dass man, der hat vorher Filme in realistischen, naturalistischen Settings gemacht auch. Also das gibt keinen Sinn, dass er hier in so eine Richtung geht und dass das so gut funktioniert. Aber ja, das dazu. Dann stranden sie in Paris. Und das ist für mich tatsächlich die beste Episode des ganzen Films. Denn ja, sie haben kein Geld, sie haben gar nichts. Und Bella ist immer noch so ein Stück weit naiv und denkt sich, ja gut, also ich gehe da mal los und schaue, ob ich irgendwo Geld machen kann. Und stolpert, ja, per Zufall, blöd gesagt, in ein Bordell. Und da sie halt keinen Bezug dazu hat, dass Sex auch eine Ware ist, auch wieder irgendwo ein Stück weit Besitztum, denkt sie sich, ja gut, ich finde Sex ja an sich gut und ich kriege jetzt Geld dafür, weil ich mag das ja, ich möchte ja gerne Sex haben. Ja cool, dann probiere ich das mal aus, oder? Also da geht sie so ganz naiv an ran und merkt natürlich dann sofort, okay, ist ja gar nicht schön, war ja gar nicht gut, war ja gar nicht toll. Also hat sich ja nicht gut angefühlt irgendwie, war ja nicht auf Augenhöhe das Ganze. Gut, ich habe jetzt das Geld hier, aber irgendwie also so in der Form fand ich jetzt nicht so toll. Und dann kann sie aber erstmal so, da merkt sie aber erstmal, okay, ich selber kann also für mich sorgen. Also ich kann selber Teil dieses Systems sein und kann mir dann Dinge leisten. Und das ist so der letzte Abnabelungsprozess, da merkt sie endgültig, okay, ich brauche ja Duncan Wedderburn gar nicht. Das war für sie vorher so abstrakt, okay, der Typ hat das Geld und der ermöglicht hier Dinge, aber ich kann das ja auch selber. Und dann sagt sie sich endgültig von ihm los, auch in einer sehr, teilweise sehr witzigen, knallharten Abrechnung mit ihm. Also wie gesagt, der Film ist immer wieder auch lustig und bizarr und absurd und dann wieder hat er ernste und satirische Töne. Und ja, das ist wie gesagt, Emma Stone, Mark Ruffalo, das ist einfach ein Duo, was sich hier auch die Bälle zuspielt, das macht einfach Spaß. Und ja, dann ist sie erstmal Duncan Wedderburn los, sagt sie, nee, ich bin jetzt raus aus der Nummer hier, hab keinen Bock mehr auf das Ganze. Und geht aber eben zurück zu diesem Bordell und sagt sich, ja gut, dann mache ich das jetzt, oder? Die Puffmutter, wie man so schön sagt, also die Bordellbesitzerin, das ist auch, glaube ich, so die klassischste Figur, die hier gar nicht ehrlich ist. Also alle anderen Figuren sind ja eigentlich immer relativ offen und direkt in dem, was sie wollen und was sie denken. Aber die ist so ein bisschen der Stand-in für klassische ja, Arbeitgebermentalität, sage ich jetzt mal. Also die ist so ganz klassisch, versucht sie irgendwie Bella klarzumachen, wo ihr Platz ist und dass sie ja schön mitspielen soll und Teil des Systems sein soll und dass das dann schon richtig so ist. Es gibt eine sehr plakative Szene, wo als Bella mal so ein bisschen aufmüpfig ist, zeigt ihr die Bordellbesitzerin in einem Hinterzimmer ein kleines Baby, um das sich die Bordellbesitzerin angeblich kümmert. Und das geht ja nur, wenn Bella schön mitspielt und ja die Kunden zufriedenstellt. Und dann ist nämlich genug Geld da und von dem Geld kann sich dann die Bordellbesitzerin um dieses Baby kümmern. Und das will doch Bella, oder? Dass es dem Baby gut geht. Also so eine ganz offensichtliche, ganz einfache auch Geschichte von wegen, hey, du bist hier nur Teil von etwas. Und also es geht hier nicht um deine eigene Freiheit, um deine eigene Erfüllung oder deine eigene Entfaltung. Sei einfach froh, dass du da bist und dann bist du Teil von etwas Größerem. Und das ist ja auch so eine sehr plakative, klassische ja, Erzählung, Narrative in unserem kapitalistischen System. Und deswegen, also in diesem Bordell, in dieser Paris-Sequenz, da wird diese Kritik auch am offensichtlichsten. Und macht hier einfach unglaublich viel Spaß auch und ist gleichzeitig aber, wie gesagt, die Sequenz auch, wo Yorgos Lanthimos für mich wieder absolutes Hexenwerk betreibt, weil er es einfach schafft, diesen extremen Wechsel zwischen Komik und Absurdität und dann aber ja gleichzeitig hier wieder sich mit Prostitution beschäftigt, also mit wirklich der extremsten Form von weiblicher Ausbeutung. Und das ist halt ein wirklich schmaler Grat. Also man kann jetzt dazu stehen, wie man möchte, ob Prostitution existieren sollte oder nicht. Das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber der Film entscheidet sich dann zu sagen, okay, also die würden hier sicher vielleicht alle gerne noch einen anderen Job machen, aber okay, kriegen wir es denn hin, also das ist Bellas Anspruch, kriegen wir es denn hin, dass ich mich zumindest nicht scheiße dabei fühle und dass wir das irgendwie auf so eine etwas humanere Ebene heben. Und das macht der Film halt auf eine sehr spielerische Art und Weise. Man könnte ihm da jetzt Naivität vorwerfen und sagen, ja, so ist es aber nicht im echten Leben. Und natürlich ist es nicht so. Aber gleichzeitig lässt der Film da ja keinen Moment, blendet der Film aus, wie hart dieses Leben ist und ja, wie belastend das auch sein kann. Also das baut er auch ein. Aber mischt es halt trotzdem mit humoresken Einlagen. Und das hinzukriegen, dass sich das nicht verlogen anfühlt oder irgendwie bedeutungsarm, das ist für mich, ich kann nicht mal wirklich greifen, woran das liegt. Also das ist einfach Yorgos Lanthimos Talent, da auf einer Messerschneide zu tänzeln, wirklich wie so ein talentierter Fußballspieler. Eben, in der einen Szene denkst du dir, boah, ist das widerlich, jetzt kommt hier irgendwie so ein alter, stinkender Typ an, der sich hier einfach, ja, blöd gesagt, kurz an der vergehen möchte. Und in der nächsten Szene kommt ein Typ mit seinen zwei Kindern und sagt, ja, ich habe hier meine zwei Kinder dabei, zwei Jungs, ich muss die mal so ein bisschen hier Aufklärung betreiben und muss die mal so ein bisschen beibringen, wie das Liebesspiel läuft. Und das macht er, indem er die mit in ein Bordell bringt und die gucken dann zu, während er mit Amazon Sex hat. Und das ist eine so unfassbar witzige Szene, obwohl es absolut verstörend klingt. Aber es ist so witzig, wirklich. Und ja, wie gesagt, also dieses Kapitel Paris, Bordell, das alleine hätte für mich schon einen ganzen Film ausgemacht. Das hätte für mich 90 Minuten getragen, wenn man da genug Drehs und Wendungen gehabt hätte. Weil hier ist einfach die Kapitalismuskritik in Reinform drin, durch diese manipulative Bordellbesitzerin und auch eben diese ganzen Fragen so, ja, arbeite dann erst, bist du nützlich und wie selbstbestimmt kann man arbeiten, egal ob jetzt in der Prostitution oder auch in einem anderen Job. Das ist halt hier wirklich in Reinform drin und deswegen auch mein Lieblingskapitel. Und ja, wieder, wie gesagt, die Frage von Besitz. Ist Bella hier eine Ware, ein Besitz von irgendwelchen Freiern, die ins Bordell kommen? Also diese ganze Frage mit Besitztum und Wert und was ist unsere Rolle in der Gesellschaft und so, das alles schwingt halt durch den ganzen Film immer wieder mit. Und damit kommen wir aber letzten Endes auch zum Ende des Films. Ich weiß, ich habe jetzt den Film im Grunde ein Stück weit einfach nacherzählt, aber das war halt nicht anders möglich, um klarzumachen, warum ich zu dieser Wertung komme oder was der Film wohl sagen will. Denn letzten Endes kommen wir nämlich dann zurück nach London, denn Bella erfährt, dass ihr Professor, ihr Vater im Grunde, der Wissenschaftler, dass der jetzt dann doch im Sterben liegt und jetzt dann von ihr gehen wird und dann will sie zurückkommen. Und das ist eben auch was ich ganz, ganz spannend fand, wie der Film hier nochmal, ja, erstens mal die Eigenständigkeit von Bella verhandelt und auch wie einfach verschiedene Figuren in dieser Geschichte geframed werden. Das habe ich am Anfang schon mal gesagt. Also wenn man das rein auf dem Papier sieht und sagt, okay, hier gibt es einen, ja, verrückten Wissenschaftler, der sagt, okay, ich nehme eben diesen Säugling, der Säugling überlebt, wie er selber sagt, der Säugling hat noch gelebt im Mutterleib, den hätte er ja auch einfach aufziehen können oder retten können, aber nee, ich bringe den Säugling ja ein Stück weit auch um, indem ich dann das Gehirn aus dem Säugling nehme und in den Körper dieser Mutter stecke. Also es ist eine hochgradig amoralische Sache hier. Aber der Film framed es eigentlich nicht so. Der Film lässt auch Dr. Godwin Baxter eigentlich gerade am Ende eher als sympathisch dastehen, weil Bella ihm auch irgendwo, also Bella sagt auch, sie verzeiht ihm diesen ganzen Akt und das ist okay. Also sie hätte es nur besser gefunden, wenn er es ihr nicht verschwiegen hätte. Aber trotzdem, sie verzeiht ihm und es ist auch kein super großer Plotpunkt. Also es wird jetzt da nicht super lange drüber diskutiert, was er da gemacht hat und inwiefern das vertretbar ist. Und dann ist sie einfach bei ihm am Ende in London und möchte ihm beiwohnen, wenn er da so im Sterben liegt. Aber dann kommt es ja doch zurück auf das Versprechen, was ursprünglich mal gegeben wurde, dass der Student sie heiraten darf. Und das ist ja nie vollzogen worden, weil sie ja dann auf diese Reise gegangen ist. Und irgendwie ist der auch immer noch da. Und irgendwie ist das auch nach wie vor abgefuckt oder weird, dass der Typ, der soll so nett sein und nett wirken auch, den Rami Youssef dann spielt, der diesen Max McCandles. Aber letzten Endes ist das total weird, dass er sich dafür entschieden hat, ganz klar mit einer nicht vollentwickelten Frau da irgendwie eine Ehe einzugehen, obwohl er genau wissen muss, okay, die ist nicht im Vollbesitz ihrer ja, Wahrnehmung oder ihres Verständnisses von der Welt. Und der Typ ist auch immer noch da. Und der Film stellt ihn nicht als negativ dar, würde ich sagen. Also er ist so der nette Kerl. Und sie selber sagt dann auch, hey, willst du mich immer noch heiraten? Ich hätte da immer noch Bock drauf. Und dann sagt er, ja, total gern und so. Ich habe auch kein Problem damit, dass du, wie der Film es immer wieder sagt, dass du rumgehurt hast. Also das wird immer wieder so bezeichnet. Aber es ist für mich schon ein bisschen weird, wie diese Figuren dargestellt werden und was der Sinn ist, dass diese Figuren als so trotzdem irgendwie sympathisch am Ende stehen dürfen. Naja, auf jeden Fall ist es da auch wieder so die Frage, ist Bella jetzt irgendwie, wäre sie da auch wieder nur Besitz? Sie entscheidet sich zwar selber für diese Ehe, aber ja, im Grunde stimmt sie halt einem Plan zu, den da irgendwie diese zwei Männer irgendwie mal geschlossen haben oder sich ausgedacht haben, als sie wahrscheinlich mental irgendwo auf der Stufe einer 15-Jährigen vielleicht maximal war. Also das hat auch nochmal so ein komisches Geschmäckle irgendwie, aber diese Hochzeit wird auch nicht vollzogen. Und sie stehen schon am Altar, aber dann kommt Mark Ruffalo nochmal in einem letzten Aufbegehren, denkt er kann jetzt nochmal alles niederreißen, indem er den ursprünglichen Ehemann von Bella Baxters Körper findet. Also das ist ja, Bella Baxter ist ja jetzt die Figur, die neu geschaffen wurde durch das Gehirn des Kindes im Körper dieser Frau. Aber diese Frau, die sich damals umgebracht hat, die hatte ja auch ein Leben und die hatte scheinbar einen Ehemann. Und das ist Elfie Blessington, ich liebe auch diese sehr britischen Namen, die hier alle haben, gespielt von Christopher Abbott, ein Kerl, den ich noch nicht so auf dem Schirm habe, noch nicht so oft wahrgenommen habe, aber der spielt halt den ursprünglichen Ehemann dieser Person, die aber gar nicht mehr lebt. Und das darf man auch immer nicht vergessen. So, es gibt, also weil der das selber nicht so versteht, dass es hier nicht um Amnesie geht oder vergessene Erinnerungen oder sowas, sondern das Gehirn ist nicht mehr in diesem Körper, so, also es gibt diese Person nicht mehr. Aber er hat kein Problem damit, trotzdem Besitzansprüche anzumelden und man muss es wirklich Besitzansprüche nennen. Er sagt, hey, du bist meine Frau, was soll das hier? Willst du nicht doch wieder mit mir mitkommen? Und auch da wieder, es ist die freie Entscheidung von Bella Baxter, es zu tun, von Emma Stones Figur. Und sie macht das nämlich. Und das fand ich, sind immer die Momente, wo man sagt, okay, sie ist ganz klar natürlich Opfer in einem System, wo Männer über sie bestimmen wollen. Aber es gibt Momente, wo sie die freie Entscheidung hat und es trotzdem tut. Und das finde ich, ist schon entscheidend und auch das Interessante an dem Film, dass sie das trotzdem tut und sagt, ja, ich gucke mir das jetzt erstmal an. Okay, also vielleicht ist diese Sache mit dieser Ehe mit Max McCandles auch nicht so schlau, dass ich mich da einfach diesem Plan anschließe. Ich gucke mir jetzt mal an, wie mein Leben bei dem Typen wäre. Was sehr, sehr schnell klar wird, ist natürlich, dass dieser Typ, dass das der absolute Oberalbtraum ist. Wenn wir dachten, die anderen Männer in diesem Film wären schon irgendwie scheiße oder egoistisch oder sexistisch oder ja, würden sie unterdrücken oder ausnutzen, ja, dann hold my beer, sagt da der Ehemann von ihr dann, Elfie Blessington, weil der ist halt ein kompletter Psychopath, der ist komplett irre. Auch das wird von Anfang an sehr witzig etabliert, dass scheinbar sogar seine Belegschaft, er ist sehr reich in so einem großen Herrenhaus runter da oder ein Schloss oder so, und er sagt auch immer wieder, ja, die Belegschaft, er rechnet bald mit einer Meuterei, dass sie ihn vielleicht umbringen wollen. Deswegen hat er immer eine Knarre bei sich, wenn da irgendwie der Kellner kommt oder sein Butler. Ist auch sehr bizarr, dass irgendwie von Anfang an sehr klar ist, der Typ ist nicht nett. Aber scheinbar war auch Emma Stones ursprüngliche Figur, die wir halt nur ganz am Anfang mal kurz sehen, wenn sie sich von der Brücke stürzt, scheinbar war die vielleicht auch nicht nett. Also als sie selbst diese Frage an eine Bedienstete stellt, verdreht die nur die Augen. Also scheint vielleicht die ursprüngliche Frau, die in diesem Körper gewohnt hat, auf jeden Fall nicht kein netter Mensch gewesen zu sein. Und auch der Ehemann, auch wenn er natürlich keine verlässliche Quelle ist, sage ich mal, betont auch, dass das ihre stärkste Verbindung früher war, die beide. Die beiden haben sich am besten verstanden darin, wie boshaft und wie gemein sie waren gegenüber den Angestellten und gegenüber anderen Menschen. Aber ja, das ist schon mal irgendwie spannend, das noch irgendwie in den Raum zu stellen, inwiefern Emma Stones ursprüngliche Figur irgendwie zu diesem Typen gepasst hat, zu diesem abartigen Kerl. Und der selber hat ja gar nicht begriffen wirklich, dass das nicht mehr seine Frau ist. Er denkt immer noch, das ist hier ein Fall von Amnesie oder sonst was in der Art. Das ist schon immer noch meine Frau, die da mir gegenüber sitzt. Aber eigentlich ist es halt seine Tochter, wenn man da streng genommen drüber nachdenkt. Und er begreift das ja nicht so wirklich. Ich erwähne das nur, weil das für diesen Kerl nicht gut ausgeht. Insofern, aber das auch zu Recht, weil wir dann irgendwann rauskriegen, also beziehungsweise Bella kriegt raus, dass er vorhat, ihre Klitoris tatsächlich zu beschneiden, um sie gefügiger zu machen, damit sie nicht mehr so rumrebelliert und endlich mal Ruhe gibt. Und will ihr das gewaltsam antun und das kriegt sie Gott sei Dank vorher mit und entscheidet sich dann, gut, nee, das lasse ich mir nicht gefallen, ich konfrontiere den. Und dann wirklich aus Notwehr heraus, weil er hat immer eine Waffe bei sich, aus Notwehr heraus löst sich dann ein Schuss in seinen Fuß. Also er wird dann schwer verwundet und würde wahrscheinlich daran sterben. Und dann kommt so ein interessanter, wieder moralischer Moment, wo sich Bella dann entscheidet, etwas zu tun, was ihr selber angetan wurde, nur auf einer noch abartigeren Art und Weise. Und man kann darüber diskutieren, inwiefern das angemessen ist. Denn was sie tut ist, also ihr Ehemann liegt dann da im Sterben und würde sterben. Das sagt sie auch selber, er hat eigentlich keine Chance. Und was sie macht, statt ihm einfach nur zu helfen, sagt, okay, ich verarzte dich jetzt trotzdem, ich lasse dich jetzt hier nicht verrecken. Ich würde noch verstehen, wenn sie ihn verrecken lässt, weil ich sage, ja gut, es war ihm Notwehr, also er hätte ihr Schreckliches angetan. Also das ist in dem Moment klar, dass das keine bewusste Tat von ihr ist oder sowas, sondern sie kämpfen um die Waffe, die er in der Hand hat, und dann löst sich halt ein Schuss. Und dann entscheidet sie, nee, ich nehme diesen sterbenden Typen, zerre den bis zu meinem ursprünglichen Zuhause, da wo mein kranker Wissenschaftler lebt, und mache dasselbe mit diesem Psychopath, mit diesem kranken Ehemann, mache dasselbe, was mit mir gemacht wurde, und zwar entfernt sie sein Gehirn und setzt ein anderes Gehirn ein, aber nicht das Gehirn eines Kindes oder so, sondern das Gehirn einer Ziege. Und das ist natürlich ein bizarres, schönes Schlussbild, was dieser Film dann bietet, wenn Bella dann ja relativ selbstbestimmt dann endlich ist, im Garten sitzt, hat auch eine ehemalige Mitspielerin aus dem Bordell in Paris, mit der sie sich vergnügt hat, also sie scheint da auch irgendwie in beide Richtungen Spaß zu haben, und die hat sie jetzt auch plötzlich bei sich. Und scheinbar ist sie auch gerade dabei, ihren Doktortitel zu machen und selber jetzt Ärztin zu werden, weil sie ja eben solche komplexen Operationen wie Gehirnaustauschen bei diesem Typen einfach mal gemacht hat, weil sie das halt alles als Kind immer wieder mitbekommen hat bei ihrem Vater. Und also der Vater stirbt dann auf jeden Fall und sie sitzt dann entspannt im Garten, hat dann ihre Geliebte bei sich. Irgendwie ist aber dieser Student, dieser andere Mann auch immer noch da, for whatever reason. Und im Gras sehen wir ihren ehemaligen Ehemann, diesen kranken Psychopathen, wie er da nackt auf allen Vieren rumrobbt und Gras frisst, weil er ist ja eine Ziege. Ja, und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr befremdlicher Ausgang auch für diesen Film. Und das wäre auch so mein zweiter Kritikpunkt. Also der erste war ja so ein bisschen, dass diese Sequenz beim Schiff sich ein bisschen zieht. Und ich finde das letztliche Ende ganz kleinen Ticken zu rund. Und ich verstehe nicht ganz, warum. Also natürlich ist es völlig angemessen zu sagen, hey, diese Frau wurde jetzt ihr ganzes Leben lang verarscht und immer wieder von Männern und anderen Leuten ausgebeutet. Die soll jetzt mal ein bisschen Happiness haben. Das ist auch völlig angemessen und das fühlt sich auch gut an am Ende, diese Katharsis und diese Erholung, die sie endlich erzielt. Es wirkt nur so ein bisschen übertrieben, ein bisschen zu Happy End-mäßig für mich. Mit dieser Anekdote noch, ach ja, und jetzt macht sie ja gleich dann bald ihren Doktor und das kann sie ja auch alles super. Und irgendwie lebt sie aber in diesem Haus dann und irgendwie ist dieser Ehemann aber noch da. Warum ist er nicht einfach weg? Also das verstehe ich auch nicht, warum man den dann nicht wenigstens tilgt und sagt, okay, der ist ja auch Teil von einem problematischen System gewesen. Gleichzeitig tut sie aber dann diesem früheren Ehemann, also ich meinte jetzt eben nicht, eben meinte ich den Studenten, jetzt meinte ich diesen Soziopathen da, den sie da hat. Dann tut sie dem aber das Gleiche an, was ihr angetan wurde, wo dann so ein bisschen moralisch auch, also der Film stellt es nicht so dar, aber ich finde es irgendwie fragwürdig, warum sie das tut und sich nicht denkt, hey, war ja wahrscheinlich nicht das Beste, was mir da selber widerfahren ist und jetzt mache ich das auch bei anderen Leuten, also an sich Rache üben zu wollen an dem Typen nachvollziehbar, weil der wirklich was ganz Krankes mit ihr vorgehabt hätte, aber ja, diese Prozedur, diesen Eingriff genau vorzunehmen, ist natürlich schon nochmal eine Message irgendwo. Soll jetzt gar nicht irgendwie meine Kritik am Ende dann da irgendwie was anderes verformen oder sowas. Ich finde den Film wirklich, wirklich toll. Macht auch richtig Spaß, den zu gucken. Wie gesagt, er ist ein Ticken zu lang zwischendurch mal. Also in der Mitte hat er mal so einen kleinen Hänger. Aber vor allem, wenn es dann weitergeht vom Schiff nach Paris und so, das nimmt ja so eine Fahrt nochmal auf und ist wirklich so kreativ, hat so viel zu sagen, deswegen habe ich das jetzt auch das alles in so einer ausführlichen Form gemacht, weil ich finde, dass da hier ganz viel drinsteckt, was dieser Film zu sagen und zu erzählen hat. Und ja, 11 Oscar-Nominierungen, jede einzelne davon völlig verdient. Ich bin gespannt, wie viel er gewinnen wird. Also ich hoffe vor allem tatsächlich für Mark Ruffalo als bester Nebendarsteller, dass er den kriegt, weil das einfach eine ganz tolle Performance ist. Emma Stone ist auch großartig, aber immerhin hat sie schon einen Oscar. Also sie ist schon bedient, sage ich mal. Die bräuchte jetzt theoretisch nicht nochmal diese Ebene der Würdigung. Aber natürlich auch völlig verdient für jeden Einzelnen in diesem Film, der hier nominiert ist, für sein Gewerk, für seine Tätigkeit. Alles absolut A-Game. Und ja, letzten Endes, wie gesagt, kleine Kritikpunkte, nur dass der Film hier und da kleine Längen hat und das Ende vielleicht für mein persönliches Empfinden ein ganz klein bisschen zu kitschig ist und dass der Film auch nicht gebraucht hätte und Yorgos Lanthimos eigentlich auch nicht davor zurückschreckt, seine Filme ein bisschen, sag ich mal, ja, ehrlicher ausgehen zu lassen, sag ich mal, in seinen vergangenen Filmen. Und hier ist es schon so eine Fairy Tale am Ende. Das Ganze ist auch irgendwie ein Märchen und am Ende ist es schon sehr so diese Note. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Und das hätte es vielleicht für mich nicht ganz gebraucht, aber es wirkt jetzt auch nicht völlig unverdient oder sowas. Das passt da schon rein. Und ja, deswegen unterm Strich ein großartiger Film, Poor Things, ein erstes Highlight in diesem Jahr. Es ist ja oft so, dass wir Januar, Februar in Deutschland noch die ganzen Oscar-Filme nachbekommen, die eben oft in den USA letztes Jahr schon gelaufen sind. Und Poor Things ist auf jeden Fall einer ein starker Start für dieses Jahr. Ich habe auch noch Der Junge und der Reiher gesehen Anfang Januar. Dazu wird es jetzt keine Kritik mehr geben, aber ich sag mal so, der wird am Ende des Jahres auch nochmal besprochen werden, in der einen oder anderen Weise. Ja, das jedenfalls war es zu Poor Things. Das war von mir für diese Folge, für dieses Angebot. Und dementsprechend, wie immer, wenn euch das bereichert hat, reicht's gerne weiter und bis zum nächsten Mal.